gefärbter Himmel und rotglühende Hölle. Jeden Menschen auf der Erde soll das Unheil endlich treffen. Ein Parasit, der nur das Parasit Menschenkinder stehen untereinander in endlosem Krieg, weswegen es nur das Leid für diese Menschheit in alle Unendlichkeit zu Erde gibt. Du weißt nicht, wie dir geschieht, doch es liegt etwas in der Luft. Der Blutgeruch, der mich angelockt hat, und ich hab sie alle satt, aber auch zu fressen gern, wie von einem anderen Stern. Liegt dir mir fern, was für Gegenwehr, wenn sich keiner um dich schert, dann läuft etwas verkehrt. Und von wegen sozial, von den Armen wird genommen, doch das bleibt ihnen egal, wie Robin Hood von reichen Stahl. So will ich leichten durch den Stahl, aufgehangener Motherfuck. Ich will sie sehen, wie sie ertrinken, an ihren eigenen Tränen, wenn sie sich vor den Schmerzen winden. Die Krone der Schöpfung, doch das Haupt versenkt den Schatten. Ausgelöscht wird jeder dieser gottverdammten Bande. Die Krone der Schöpfung, doch das Haupt versenkt den Schatten. Mit jedem könnt ihr sprechen, doch mit mir könnt ihr nicht verhandeln. Die Krone der Schöpfung, doch das Haupt versenkt den Schatten. Ausgelöscht wird jeder dieser gottverdammten Bande. Die Krone der Schöpfung, doch das Haupt versenkt den Schatten. Mit jedem könnt ihr sprechen, doch mit mir könnt ihr nicht verhandeln. Der Wegweiser durch die Schatten, und das nicht für all jene, die nie eine Chance hatten. Umgeben von den Ratten, die sich an dem Speck der Gesellschaft fett fressen. Ihr könnt euch nicht erinnern, doch ich habe nie vergessen, was damals geschah. Ihr seid wie diese Hydra, schlägt man einen Kopf ab, dann wachsen drei neue. Diese Welt überbevölkert und das Ende aller Träume. Wird durch Mauern mit Draht und Stachelzäune. Doch alles wird nichts nützen, wenn ich euch aus dem Weg räume. Wie Perlen vor die Säue gibt es eins, was ich bereue, dass ich meine Hand für euresgleichen ins Feuer hielt. Doch wer mit dem Feuer spielt, braucht sich nicht wundern, wenn das Feuer sich alles nimmt. Sich alles nimmt. Sich alles nennen.